doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai na gode rabbana wanda ya bani lamuni ya kuma amince mini na riski zamani sannan ina ta roƙon ka ka kare ta dani kare ni sharrin su wance da wani makiri wasu na ta yin adawa dan kai lamuni wasu na ta hasada wasu gasa suke dani doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai tsira ka kara ga wanda kake yawan yabo kun shugaba Mahamudi da Hasha yabo wannan kake yabo shi ma kai yake yabo Ahali da Sadi da Anayensa sha yabo Allah da Shehu ne har ma malaman mu ma doka da lafiya kauna saniyar suke kun so uban mazaje na kare kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun na ba da kai doka a hankali kauna saniyar suke duk wanda za ya ja Modibo bai iya da kai zakin buge maza kai ba a fada da kai zakin buge maza kai ba a fada da kai dusan fashin ta ma ba a takara da kai hasken farin wata waye za ya kau da kai sara da sassaka Modibo ba ya ka da kai rimi a dangari zami alfahar da kai rimi a dangari zami alfahar da kai hanya a bi ki dole kai an buga da kai in an buga amarka ba za ka fadi ba dan kai ginin rabbi ne ba za ka fadi ba duk wanda za ya ja bar shi ba za ya fi ka ba fata kira kuma giwa kai ake fada fata kira kuma giwa kai ake fada kai kai taka kai targo ba kamar su ba kogin zuma kake Modibo ba ta naka ba rumbu gidan arziki kai ba ta naka ba kuma kai fari halin kafari ne abin na ba kuma kai fari halin kafari ne abin na ba kogina arziki ribar wanda ya shiga kogina arziki ribar wanda ya shiga dutsen fashin ta ma yaro ba ya ja da kai taso uwar zuma wanda ya fi kaza ya sha kura uwar kare ko bai san gidanta ba na kai da datta hanka ka mai farin gaba kare ubanka da turken daura saniya kai she ka datta gugan fama ga makiya sannan kafan giri tushe ka fi jijiya dawi su mai ado launi ko wahainiya dawi su mai ado launi ko wahainiya dutsen cikin ruwa rana ba ta tadda kai na gai da kai da mu Allah ne ya fudda kai na gai da kai tu mu cika hannu da baya kai karar aradu mai saka kurma ya furgice ka zau farin wata sha kallo a ko'ina matsayinka datta ya fi gaban ni na bayyana rago ya kan yi layya ba mujiyarsu ba rago ya kan yi layya ba mujiyarsu ba ƙaryarki kungulu mai rai ba rabanki ba ƙaryarki kungulu mai rai ba rabanki ba tilas a ganka tilas a bari ka ci gaba zaki tarar ka sai dai in cincirin da ne shi alburushi ban san mai shan gabansa ba shi alburushi ban san mai shan gabansa ba ai ko da girgiza kanyar sama ta zuba ko duba damunar August ka yi ban da su gaishe ka zirgiya ko incin adam baka gaishe ka zirgiya ko incin adam baka dajin gaba a mashin ge lokacin ka ne sanarin da ke kure doki don gudun sa ne ko dubba kai ake cutarwa a kai da kai ko dubba kai ake suka kuma a kai da kai ko dubba kai ake nema ba su ganka ba ko dubba kai kadai ne kullu jiyar gari goyen agwagwa ƴaƴanta suke shiga gaba goyen agwagwa ƴaƴanta suke shiga gaba na kai da kai uban addanno mazanta ba dogo uban su addanno jarumin mu ne na kai da kai uban maryam lokacin ka ne na kai da kai uban maryam lokacin ka ne baban su fatima modu bari jiyar gari baban su fatima modu bari jiyar gari baban kadija baban zainab jarumi baban kadija baban zainab jarumi na kai da kai uban hawa kara kai da kai na kai da kai uban hawa kara kai da kai sanno uban tagwaye ana karata da kai na kai da kai uban husna sannu zirkiya na kai da kai uban husna sannu zirkiya na kai da kai uban motu ba sannu jarumi na kai da kai uban motu ba sannu jarumi Taka da lafiya ƙauna saniyar sake Barza uban mazaje na ƙaru kai da kai Ga gaisuwar mu nan Modibo mun yaba da kai Taka da lafiya ƙauna saniyar sake Barza uban mazaje na ƙaru kai da kai Ga gaisuwar mu nan Modibo mun yaba da kai Taka da lafiya ƙauna saniyar sake Barza uban mazaje na saniyar sake kun so uban mazaje na kara kai da kai ga gaisuwar mu nan Modibo mun yaba da kai taka da lafiya ƙauna saniyar sake kun so uban